Jetzt können wir reden. Sie dürfen Fragen stellen, aber Sie müssen intelligent sein. Niemand kann uns zuhören, wir sind abgeschirmt. Sie brauchen sich über nichts zu wundern. Selbst Vertraute genießen kein Vertrauen und das mit Recht. Wir saßen auf dem Boden des Käfigs, so eng voreinander, dass unsere Knie sich fast berührten. Draußen lief nach wie vor der Rekorder. »Darf ich reden?«, fragte ich. »Sie dürfen. Elektronik hilft immer gegen Elektronik. Sie sind mir durch Ihre Bücher bekannt. Das alles hier ist nur Gerümpel, Dekoration. Sie haben die Beförderung zum Heros erhalten, die Mission zur Monderkundung. Sie werden fliegen.« »Ja«, sagte ich. Er bewegte beim Sprechen kaum die Lippen, aber ich verstand ihn über den Hörer im Ohr vorzüglich. Das Ganze war sonderbar, keine Frage. Aber ich beschloss, mich an die mir aufgezwungenen Spielregeln zu halten. »Es ist bekannt, dass Sie fliegen werden. 1000 Leute werden Sie von der Erde aus unterstützen. Die hochzuverlässige Lunar Agency, nur dass diese im Innern zerrissen ist.« »Die Agentur?« »Jawohl. Man wird sie mit einer Serie neuer Sendlinge ausrüsten, aber nur einer taugt wirklich etwas. Der meine. Eine völlig neue Technologie. Denn du bist Staub und sollst zu Staub werden und wiedererstehen. Ich werde es ihnen vorführen, aber zuvor erhalten sie von mir ein Viaticum, eine heilsame Lehre für die Reise. Sie werden hören, was man von ihnen wollte. Erst einmal aber das, was man nicht wollte. Ich tue das, weil ich es so will. Ich bin ein Mann von altmodischen Grundsätzen. Bitte hören Sie zu. Die Agentur ist eine internationale Einrichtung, aber sie kann keine Engel aufbieten. Auf weitere Entfernung, beispielsweise auf dem Mars, hätten Sie selbst handeln müssen. Einer allein gegen Theben. Auf dem Mond hingegen werden Sie nur die äußerste Spitze einer Pyramide sein. Sie werden ein Team zur strategischen Unterstützung hinter sich haben. Wissen Sie, wer diesem Team angehört?« »Nicht ganz. Die meisten kenne ich. Die Brüder Sibylkes, Tottentanz, Dr. Lopez, außerdem noch Salzer und die anderen. Aber was soll das? Worum geht es denn?« Er wiegte schwermütig den Kopf. Wir mussten ziemlich lächerlich aussehen, in diesem hohen Käfig sitzend, unter dem an das Summen von Insekten erinnernden Dauerton, in den sich von draußen die Stimme des Rekorders mischte. »Alle diese Burschen vertreten vielfältige, entgegengesetzte Interessen. Anders kann es nicht sein.« »Darf ich alles sagen?«, fragte ich, weil ich schon ahnte, worauf der Sonderling hinaus wollte. »Ja. Demzufolge sollten Sie niemandem über den Weg trauen, also auch mir nicht. Jemandem müssen Sie aber am Ende doch vertrauen. Die ganze Idee mit diesem Umzug«, er wies mit dem Finger zur Decke, »war natürlich auch mit der Doktrin der Unkenntnis ohne jeden Sinn. Das musste ganz einfach so enden, falls es schon zu Ende ist. Man hat sich die Suppe selber eingebrockt. Allerdings war es auch gar nicht anders möglich. Der Direktor hat Ihnen von den 4 verwirklichten Unmöglichkeiten erzählt, nicht wahr?« »Ja.« »Es gibt noch eine 5. Man will die Wahrheit wissen, will es aber auch nicht. Das heißt, nicht jede Wahrheit und nicht jeder dieselbe, verstehen Sie?« »Nein.« So unterhielten wir uns. Wir saßen uns zwar gegenüber, sprachen aber miteinander wie übers Telefon. Der Summton hielt an. Der Rekorder redete. »Ich habe mich so eingerichtet, um die Abhörkanäle zu verstopfen«, sagte er ohne Eile. »Ganz gleich, wem Sie gehören und für wen Sie arbeiten. Ich will tun, was ich kann, weil ich meine, dass es sich so gehört. Normaler Anstand. Dank ist überflüssig. Man wird sie unterstützen, aber es wird der Gesundheit zuträglicher sein, gewisse Tatsachen für sich zu behalten. Das braucht keine Beichte zu werden. Wir wissen nicht, was auf dem Mond passiert ist. Sibelius und seinesgleichen sind der Ansicht, die Evolution habe dort den Rückwärtsgang eingelegt. die Entwicklung der Instinkte statt der Intelligenz. Eine intelligente Waffe ist keine optimale Waffe. Sie kann beispielsweise Furcht empfinden, ihr kann die Lust vergehen, eine Waffe zu sein. Sie kann auf mancherlei Konzepte kommen. Der Soldat aber darf, ob lebend oder tot, keinerlei eigene Konzepte haben. Intelligenz bedeutet die Möglichkeit mehrdimensionalen Handelns, also Freiheit. Damit ist aber nichts. Es verhält sich dort oben ganz anders. Das Niveau der menschlichen Intelligenz ist bereits übertroffen. Woher wissen Sie das? Wer Evolution sät, erntet Vernunft. Daher. Die Vernunft aber will niemandem dienstbar sein, es sei denn, sie muss. Dort muss sie nicht. Ich habe aber nicht vor, von dem zu sprechen, was dort ist, denn das weiß ich nicht. Es geht um das Hier. Das heißt? Die Lunar Agency sollte unmöglich machen, dass sich Informationen vom Mond verschaffen ließen. Nun ist das Ende vom Lied, dass sie selber eben das tun soll. Deswegen fliegen sie hin. Entweder kehren sie mit leeren Händen oder mit Neuigkeiten zurück, die größere Zerstörungskraft haben als Atombomben. Was ziehen Sie vor? Moment. Bitte sprechen Sie nicht in Andeutungen. Halten Sie Ihre Kollegen für die Vertreter irgendwelcher Geheimdienste? Für Agenten, ja? Nein, aber Sie können es dahin kommen lassen. Ich? Jawohl. Das seit dem Genfer Vertrag bestehende Gleichgewicht ist labil. Sie können nach Ihrer Rückkehr die alte Bedrohung in eine neue verwandeln. Sie dürfen nicht der Erlöser der Welt werden. Kein Verkünder des Friedens. Warum nicht? Das Programm, die irdischen Konflikte auf den Mond auszulagern, war schon im Keim verdorben. Anders konnte es nicht sein. Rüstungskontrolle war durch die Wende zur Mikrominiaturisierung unmöglich geworden. Raketen und künstliche Satelliten lassen sich zählen, künstliche Bakterien aber nicht. Ebenso wenig, wie sich feststellen lässt, ob eine Naturkatastrophe künstlich ausgelöst wurde oder was den Rückgang des Bevölkerungszuwachses in der Dritten Welt verursacht hat. Dieser Rückgang war zwar notwendig, ließ sich aber im Guten nicht realisieren. Man kann sich eine Handvoll Personen vorknüpfen und ihnen klarmachen, was für sie nützlich oder verderblich ist. Die ganze Menschheit aber können sie nicht bei der Hand nehmen und ihr das auseinandersetzen. Stimmt's? Was hat das mit dem Mond zu tun? Dass die Vernichtung nicht unmöglich gemacht, sondern nur in Raum und Zeit verschoben wurde. Das konnte nicht ewig währen. Ich habe eine neue Technologie entwickelt, die sich in der Telematik anwenden lässt. Für den Bau von Dispersanten, Sendlingen also, die zur reversiblen Dispersion fähig sind. Ich wollte nicht, dass sie der Agentur dient, aber es ist nun mal geschehen. Er hob die Hände, als wolle er sich ergeben. Einer meiner Mitarbeiter muss es weitergegeben haben. Ich weiß nicht welcher und halte das auch nicht für besonders wichtig. Unter großem Druck muss ich ein Leck bilden. Jede Loyalität hat ihre Grenzen. Er strich mit der Hand über die blanke Kopfhaut. Der Rekorder schwatzte immer noch. Ich kann eines tun. Den Beweis führen, dass die dispersive Telematik noch nicht anwendungsreif ist. Das kann ich machen. Für ein Jahr vielleicht. Dann kommen Sie hinter den Betrug. Was wollen Sie, dass ich tun soll? Warum soll denn ich das entscheiden? Wenn Sie mit leeren Händen wiederkommen, wird sich niemand für Sie interessieren. Klar? Es sieht so aus. Kommen Sie aber mit Neuigkeiten, sind die Konsequenzen unabsehbar. Für mich? Mich wollen Sie retten? Aus reiner Sympathie? Nein, um Zeit zu gewinnen. Bei der Erkundung des Mondes? Sie halten es also für ausgeschlossen, dass dort diese Invasion gegen die Erde vorbereitet wird? Glauben Sie, dass dies nur eine kollektive Hysterie ist? Natürlich. Kollektive Hysterie oder nicht, auf jeden Fall Gerüchte und Bewegungen, die von einem oder mehreren Staaten in voller Absicht losgelassen werden. Zu welchem Zweck? Um die Doktrin der Unkenntnis platzen zu lassen und zur alten Politik à la Clausewitz zurückkehren zu können. Ich schwieg, denn weder wusste ich, was ich sagen, noch was ich von seinen Worten denken sollte. »Das ist doch alles nur Ihre Vermutung«, meinte ich endlich. »Genau. Auch der Brief, den Einstein an Roosevelt richtete, beruhte nur auf der Vermutung, dass die Atombombe sich bauen ließ. Einstein hat es bis an sein Ende bereut.« »Ich verstehe. Sie möchten eine solche Reue nicht erleben müssen.« »Die Atombombe wäre auch ohne Einstein entstanden. Meine Technologie ohne mich ebenfalls. Aber je später, desto besser. Die Angst vor dem Mond ist mit Absicht entfacht worden, dessen bin ich sicher. Wenn Sie von einer gelungenen Erkundung zurückkommen, tauschen Sie diese Angst gegen eine andere aus, die schlimmer sein kann, weil sie realer ist.« »Jetzt fällt bei mir endlich der Groschen. Sie wollen, dass meine Erkundung nicht gelingt.« »Ja, aber nur mit Ihrem Einverständnis.« »Wieso?« Sein Gesicht verlor auf einmal das Eichhörnchenhafte, die durch die Knopfaugen boshaft wirkende Hässlichkeit. Er lachte, lautlos, aber mit offenem Munde. »Den Grund habe ich Ihnen schon gesagt. Ich bin ein Mann mit altmodischen Prinzipien. Zu diesen gehört das Fair Play. Ich erwarte Ihre Antwort auf der Stelle, denn mir tun schon die Beine weh.« »Hätten Sie doch mal ein paar Kissen hergelegt«, sagte ich. »Aber was diese Dispersionstechnik betrifft, so bitte ich darum.« »Sie glauben nicht, was ich gesagt habe?« »Doch, und eben deswegen will ich es so.« »Den Herostrat spielen?« »Ich werde mich bemühen, kein Heiligtum in Brand zu stecken.« »Können wir nun endlich aus diesem Käfig steigen?« Lunar Efficient Missionary. Der Start wurde 8-mal verschoben, weil beim Countdown Mängel zutage traten. Einmal fiel die Klimaanlage aus, dann meldete ein Reservecomputer einen Kurzschluss, den es nicht gab. Nachher gab es einen Kurzschluss, den der Hauptcomputer nicht meldete. Und beim 10. Countdown endlich, als alles schon so aussah, als würde ich starten, verweigerte der Lem Nummer 7 den Gehorsam. Ich war bandagiert wie die Mumie eines Pharaos, in sensorenbehaftetes Selbstklebeband gewickelt, den Helm geschlossen, das Laryngophon an der Gurgel, im Mund den Schlauch eines kleinen Containers mit Tomatensaft, eine Hand am Hebel des Schleudersitzes, die andere am Steuerknüppel. Ich gab mir Mühe, an Liebliches und Fernliegendes zu denken, damit mir das Herz nicht hüpfte, dessen Tätigkeit von 8 Kontrolleuren an Monitoren beäugt wurde, nebst Blutdruck, Muskelspannung, Schweißabsonderung, Augapfelbewegungen sowie der elektrischen Leitfähigkeit des Körpers, die verrät, in welcher Angst der kühne Raumfahrer das zeremonielle Null erwartet, das ihn mit einem Donnerschlag ins All befördert. Am 27. Oktober wurde ich auf eine Erdumlaufbahn geschossen. In die sensorenbestückte Wäsche gewickelt, wie ein Säugling in die Windeln, sah ich mir aus 260 Kilometer Höhe meinen Heimatplaneten an und hörte, wie die Techniker in der Zentrale Schreie der Genugtuung und Verblüffung ausstießen, dass es diesmal doch geklappt hatte. Meine erste Stufe, ich meine das Hauptaggregat, löste sich Sekundenbruchteil genau über dem stillen Ozean. Die zweite aber wollte nicht recht. Ich musste nachhelfen. Und irgendwo über den Anden wurde ich sie los. Nach den rituellen Gute-Reise-Wünschen klemmte ich mich selber hinters Steuer und durchflog die gefährlichste Strecke auf dem Weg zum Mond. Ihr habt keine Ahnung, was da an Schrott um die Erde kreist. An die 18.000 zivile und militärische Satelliten, ganz zu schweigen von den ganz gefährlichen, die sich schon in ihre Einzelteile aufgelöst haben und auf dem Radarschirm kaum auszumachen sind. Außerdem ist, seit schädliche Abfälle, die radioaktiven an der Spitze, ins All verklappt werden, dort oben alles voll von ordinärstem Müll. Ich flog also unter äußerster Vorsicht, bis es wirklich leer wurde. Erst dann schnallte ich mich von allen Gurten los und ging daran, den Zustand meiner Lems zu prüfen. Der Reihe nach setzte ich sie in Betrieb, um mich in sie einzufühlen und das Innere des Laderaums mit ihren kristallenen Augen zu betrachten. 19 solcher Sendlinge hatte ich in Wirklichkeit, aber der letzte war gesondert untergebracht, in einem Container, der laut Aufschrift Dosen mit Fruchtsäften enthielt. Das sollte Unbefugte irreführen, aber ich hielt die Tarnung nicht für besonders listig. Die Maße des Behälters ließen darauf schließen, dass diese Fruchtsäfte meinen Bedarf an Vollbädern abdecken sollten. Drinnen steckte ein hermetisch versiegelter Zylinder von hellblauer Farbe und mit der Aufschrift ITEM. Das war das Kürzel für Instant Electronic Module, den Sendling in Pulverform. Top Secret, das Werk von Lex, das ich nur im Falle äußerster Notwendigkeit einsetzen durfte. Ich kannte das Prinzip, nachdem er funktionierte, weiß aber nicht, ob ich es jetzt schon verraten soll. Je näher ich dem Monde kam, umso mehr wurde ich über Funk mit Ratschlägen und Warnungen bepflastert, die so überflüssig waren, dass ich schließlich erklärte, ich werde die Verbindung unterbrechen, wenn man nicht aufhöre, mich verrückt zu machen. Ich kenne den Mond wie meine Westentasche, noch von damals her, als es Projekte gab, ihn zu einer Außenstelle von Disneyland zu machen. Dann war ich so niedrig, dass mir der Pol des Mondes dessen weitere pockennarbige Oberfläche verbarg. Ich befand mich an der Untergrenze der Zone des Schweigens. Ohne Schwierigkeiten durchflog ich die Zone der inneren Kontrolle, denn deren Satelliten waren von der Erde aus angewiesen worden, mich durchzulassen. Ich hatte den Mond vor mir wie auf dem Handteller. Selbst durch das Fernrohr mit 20-facher Vergrößerung erschien er tot, unbewohnt und öde. Meine Ferngläser waren von höchster Qualität. Ich hätte an den Krater hängen, wenn nicht die Kiesel, so doch mindestens die Katzenköpfe zählen können. Eine Bewegung aber nahm ich nicht wahr. Und genau das gab mir am meisten zu denken. Wo steckten sie denn, die Legionen waffenstarrender Automaten, die Schwärme gepanzerter Amphibien, die gleichermaßen todesträchtigen Kolosse und Lilliputaner, die seit so vielen Jahren unaufhörlich entstanden in den tiefen Gelassen des Mondes? Nichts. Nur Felshalden, Riesen- oder tellergroße Krater und überall nichts. Überall diese einfach unbegreifliche Öde. Entlang des Meridian verlief der breiteste Streifen Niemandsland. Und dort sollte ich, nachdem ich das Raumfahrzeug auf eine stationäre Umlaufbahn gebracht hatte, mit dem ersten Sendling landen. Der genaue Ort war mir nicht vorgeschrieben worden. Ich sollte ihn selbst bestimmen, nachdem ich den gesamten Meridian des niemand gehörenden, also mit großer Wahrscheinlichkeit ungefährlichen Landes, erkundet hatte. Nur konnte von einer Erkundung, die mir taktische Fingerzeige gegeben hätte, überhaupt keine Rede sein. Um eine stationäre Umlaufbahn zu erreichen, musste ich sehr hoch gehen und einigermaßen manövrieren, bis die gewaltige, ganz von der Sonne beschienene Scheibe des Mondes unter mir immer langsamer hinwegzog. Als sie zum Stillstand kam, lag genau unter mir der Flamsteed, ein sehr alter, platter und seichter Krater, beinahe randvoll mit Tuff gefüllt. Lange, vielleicht eine halbe Stunde, blieb ich so hängen, starrte auf das Mondgeröll und überlegte, was ich tun sollte. Die Sendlinge brauchten zur Landung keine Rakete. Sie hatten in den Beinen einfach diese kreiselgesteuerten Röhren der Bremsdüsen. Ich konnte mit der gewünschten Geschwindigkeit hinuntergehen und brauchte nur die Rückstoßkraft zu regeln. Die Düsen waren so an den Beinen befestigt, dass man sie nach der weichen Landung zusammen mit den leeren Treibstofftanks mit einem Ruck abwerfen konnte. Von da an war der Sendling, unter meiner Kontrolle, seinem Schicksal auf dem Monde ausgeliefert. Eine Rückkehr gab es für ihn nicht. Er war weder ein Roboter noch ein Android, denn er besaß kein eigenes Denkvermögen. Er war gewissermaßen mein Instrument, mein verlängerter Arm, nicht der geringsten Eigeninitiative fähig. Dennoch war mir der Gedanke unangenehm, dass er unabhängig vom Ergebnis des Erkundungsgangs dem Untergang geweiht war, weil ich ihn in dieser Leichenödnis im Stich zu lassen haben würde. Es gab keinen Grund, länger zu warten. Ich musterte noch einmal das graue Plateau, das sich nach grober Schätzung der Entfernung von den über den Schutt ragenden Nordfelsen des Flamsteed zum Landeplatz gewählt hatte, stellte auf automatische Steuerung um und drückte die Taste Nummer 1. Der Gefühls- und Erlebenssprung, wenngleich erwartet und so oft geprobt, war gewaltig. Ich saß nicht mehr, das Auge am Fernglas, bequem in dem Sessel, vor den gleichmäßig blinkenden Lämpchen der Bordcomputer, sondern lag rücklings in einer sargengen, nur nach einer Seite offenen Koje. Beim Heraussteigen sah ich an mir hinunter und erblickte einen mattgrauen gepanzerten Rumpf, stählerne Schenkel und an den Waden die Halfter der Bremsraketen. Als ich merkte, wie meine Magnetsohlen am Metall des Fußbodens hafteten, richtete ich mich langsam auf, reckte und streckte mich. Ringsherum lagen in Kommodenfächern gleichenden Kojen, eben solchen wie der, aus der ich soeben gestiegen war, die reglosen Körper der anderen Sendlinge. Gleichzeitig hörte ich mich atmen, spürte aber keine Regung des Brustkorbs. Nicht ohne Mühe, abwechselnd den linken und den rechten Fuß vom Stahlboden des Laderaums lösend, kam ich an das Geländer, das den Auswurfschacht umgab. Ich schwang mich hinüber und stellte mich auf die Fallklappe, mit verschränkten Armen, um nicht an den Schachträndern anzuecken, wenn der Auslöser mich in die Tiefe stieß. Wenige Sekunden später ertönte die seelenlose Stimme der Anlage, die ich zuvor im Cockpit eingestellt hatte. 10, 9, 8, ich zählte laut mit, eiskalt, denn jetzt gab es keine Umkehr mehr. Trotzdem spannten sich bei Go automatisch alle Muskeln. Dann erfuhr ich einen sanften und dennoch mit gewaltiger Kraft geführten Schub und fuhr wie ein Stein in den Brunnen. Als ich den Kopf hob, sah ich die dunklen Konturen des Raumschiffs vor dem noch dunkleren Himmel mit den unzähligen, schwach glimmernden Pünktchen der Sterne. Ehe das Raumschiff aber mit dem schwarzen Gewölbe dort oben eins wurde, spürte ich einen scharfen Ruck an den Waden. Die Bremsraketen hatten gezündet. Ich hielt noch immer die Arme verschränkt und den Kopf so weit wie möglich in die Schultern gezogen. Als mich höchstens noch 100 Meter vom Boden des verschütteten Kraters trennten, fuhr meine Hand zum Gürtel, wo ein Steuerhebel saß, mit dem sich der Rückstoß der Bremsraketen auf ein der weichen Landung dienliches Maß regulieren ließ. Ich legte mich ein wenig schräg, um einem großen rauen Felsblock auszuweichen und dann mit beiden Füßen gleichzeitig auf dem Sand niederzugehen, als über mir etwas aufblitzte. Ich nahm es nur am Rande meines Blickfelds wahr, schaute aber sogleich genauer hin und war perplex. In schwerem Raumanzug, hell leuchtend vor dem schwarzen Himmel, kam keine 10 Meter über mir senkrecht ein Mann herunter, von den Füßen bis über die Hüften in das bleiche Licht von Bremsraketen gehüllt, die Hand an einem Steuergriff am Gürtel, immer langsamer, aufrecht, groß, bis er mich eingeholt hatte und im selben Moment auf den Füßen stand, als auch ich Boden unter mir fühlte. So blieben wir stehen, 5, 6 Schritte voreinander, reglos wie Statuen, ganz so, als seien wir beide gleichermaßen verblüfft, nicht allein hier zu sein. Er war genau von meiner Statur. Die erloschenen Bremsraketen an den Knien umgaben seine großen Mondstiefel mit letzten schwadengrauen Rauchs. Er stand starr und schien mir direkt in die Augen zu sehen, obgleich sein Gesicht hinter dem Sonnenschutzglas des weißen Helms nicht zu erkennen war. In meinem Kopf herrschte komplette Verwirrung. Erst hielt ich ihn für den Sendling Nummer 2, der durch einen Fehler in der Anlage hinter mir hergeschleudert worden war, aber ehe dieser Gedanke mich ein wenig von der Verblüffung heilen konnte, sah ich auf der Brust seines Raumanzugs eine große, schwarze 1. Diese Nummer stand jedoch auf meinem Anzug. Und eine zweite Nummer 1 hatte es in dem Laderaum nicht gegeben. Darauf konnte ich einen Eid ablegen. Unwillkürlich trat ich einige Schritte nach vorn, um ihm durch das Glas des Helms ins Gesicht schauen zu können. Er kam mir entgegen, und als uns keine zwei Schritte mehr trennten, blieb ich stocksteif stehen. Sicherlich hätten mir die Haare zu Berge gestanden, wenn die Umhüllung nicht so dicht am Schädel angelegen hätte. Der Helm meines Gegenübers war leer. Nur zwei kleine schwarze Stäbe zielten daraus hervor auf mich. Unwillkürlich fuhr ich zurück. So heftig, dass ich beinahe das Gleichgewicht verloren hätte und auf den Rücken gefallen wäre, denn ich hatte nicht bedacht, dass man sich bei schwacher Schwerkraft langsam bewegen muss. Als aber auch der andere sich zurückzog, dämmerte mir etwas. Ich hielt immer noch, genau wie er, die Hand am Hebel der Rückstoßregulierung. Ich die rechte, er die linke. Langsam hob ich die Hand. Er machte es mir nach. Ich setzte ein Bein vor, er tat desgleichen, und ich begann zu begreifen, obwohl ich eigentlich gar nichts begriff, dass er mein Spiegelbild war. Um mich zu vergewissern, bezwang ich meinen inneren Widerstand und ging auf ihn los. Er kam mir entgegen, bis wir fast mit den auf der Brust gewölbten Raumanzügen aneinander stießen. Langsam, als solle ich glühendes Eisen berühren, griff ich nach seiner Brust und er nach der meinen, ich mit der rechten, er mit der linken. Mein fünffingeriger massiver Handschuh glitt spurlos in ihn hinein, verschwand einfach in ihm. Und das Gleiche geschah mit dem Seinen bei mir. Nun hatte ich kaum noch einen Zweifel, dass ich allein war und vor meinem Spiegelbild stand, wenngleich ich auch nicht die Spur eines Spiegels bemerkte. Reglos standen wir voreinander. Ich sah nicht mehr ihn, sondern seine nähere Umgebung an, wo ich hinter seinem Rücken jenen aus dem grauen Boden ragenden Felsen erblickte, dem ich vorhin bei der Landung ausgewichen war. Dieser Felsen befand sich jedoch hinter mir, dessen war ich ganz sicher. Demnach sah ich nicht nur das Spiegelbild meiner selbst, sondern auch der Umgebung. Nun suchte ich die Nahtstelle ausfindig zu machen, wo das Spiegelbild endete. Irgendwo musste es ja enden und in die Unebenheiten der flachen Monddünen übergehen, aber ich konnte diese Grenze nicht entdecken.